Was machen wir so gerne hier im Kreis? Was machen wir so gerne hier im Kreis? Klatschen, klatschen, tralalalala. Klatschen, klatschen, tralalalala. Boom. We'll be right back. jetzt ist wieder, jetzt ist wieder, jetzt ist wieder Zeit ins Geschäft. Ich auf die Straße, geh zum Block. Ich hab heute keinen Bock zu rappen. Die Kopfschmerzen vom Smog, noch nichts gegessen und den Kraft, auch wenn's noch schon breit ist. Ich glaube, wird schwer, wenn der Wind wird und zu alt ist. Ich geh zum Horizont und zieh meine Skyline. Heute ist mein Tag und will einfach nur mit dabei sein. Ich bin mir extra zwei Stunden, mach ich mit dir noch eine Freiheit. Beautiful diamonds in the sky. I'm dressed in the best that's me. Wish I had money. Beautiful diamonds in the sky. an dein Name steht. Ich liebe das Farben, weil ich dir Punkt mal schwarz und weiß. Für meine Königin, Herrscherin, Kaiserin, Beobachter, Beobachter. Egal wie schön du bist, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mehr, fällt uns wie ein ganzer Ozean. Ich mach mein Herz auf den Lied, lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Dir gehört dieses Lied. Ich mach mein Herz auf die Lieder, lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Dir gehört dieses Lied, ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Egal wie schön du bist, begabt oder reich ich bin, deine Sucht nach mir, fällt uns wie ein ganzer Ozean. Ich mach mein Herz auf die Lieder, lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen.

Thank you. Tasmanian can take it to the store. Someone forgave the groceries anymore. The rifle in the cabinet that I used to fight a war. But to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for it. Show me love, let's feed it all in. And I'm floating on your feet. I deserve it. Oh,

Ich will hier weg. Ich will hier weg. Bringen Sie mich nicht um. Fuck you. Thank you. Sänger. Wenn du durch deine